Kapitel 11. Gebt Aussteigern aus der AfD eine Chance. Die Radikalisierung der AfD zu einer Partei Russlands und die Vertreibungspläne führender AfD-Politiker missfallen auch vielen ihrer eigenen Mitglieder, Mitarbeiter und Funktionäre. Sie finden Aussagen von Helfferich, Krah, Höcke oder Chrupalla unerträglich und denken darüber nach, aus der Partei auszutreten. Sie scheuen diesen Schritt aber, denn sie wissen, dass die Welt da draußen ihnen die Mitgliedschaft in der AfD nicht verzeihen wird. Eine Person, die mit der Radikalisierung und vor allem mit der Russlandnähe der AfD hadert, sagte dem Autor in einem vertraulichen Gespräch sinngemäß: Wenn du in der AfD bist, bist du für die anderen Menschen ein Nazi. Aber du hast in der AfD ein Netzwerk, Freunde und Bekanntschaften und oft auch eine berufliche Perspektive. Verlässt du die AfD, verlierst du dieses Netzwerk. Für die ehemaligen Freunde und Bekannten aus der AfD bist du ein Verräter und deine beruflichen Perspektiven innerhalb der Partei sind zerstört. Du bist alleine. Die Welt draußen verzeiht dir die Mitgliedschaft und die Arbeit für die AfD nicht. Für sie bleibst du ein Nazi. Seit der Gründung der AfD vor 11 Jahren haben viele, auch hohe Funktionäre, die Partei verlassen, weil sie ihnen zu radikal wurde. Zum Beispiel Bernd Lucke, Konrad Adam, Frauke Petri, Markus Pretzel und Jörg Meuthen. Den meisten gelingt keine Wiedereingliederung in das vorherige Leben. Als der Wirtschaftsprofessor Lucke eine Vorlesung an seiner früheren Universität in Hamburg halten wollte, wurde er ausgebuht. Viele von denjenigen, die die Partei verlassen haben, stehen vor dem Problem, wegen ihrer AfD-Vergangenheit gesellschaftlich und beruflich neu anfangen zu müssen. Oftmals gelingt das nicht. Sie bleiben am gesellschaftlichen Rand. Als Jörg Meuthen am 28. Januar 2022 die AfD verließ, interviewte ihn exklusiv die ARD für die Tagesschau. Der ehemalige Vorsitzende erklärte die Gründe für seinen Ausstieg mit der Radikalisierung der Partei. Aber der Journalist beharrte immer wieder darauf, dass Meuthen als jahrelanger Vorsitzender der AfD genau dafür die Verantwortung trage. Das Publikum gewann den Eindruck, dass der Erklärung von Meuthen für den Ausstieg nicht zu glauben sei. Der ARD-Kollege hatte, was Meuthens Mitverantwortung angeht, in der Sache natürlich recht. Meuthen war seit 2015 Co-Vorsitzender der AfD. Er hat den Schulterschluss mit Björn Höcke versucht. Vielleicht hat er gedacht, er könne mit dem völkischen Flügel kooperieren und hat dabei seine Macht und seinen eigenen Einfluss überschätzt. Aber wahr ist auch, dass er ungeachtet dessen offenbar irgendwann erkannt hat, dass er die Radikalisierung der AfD nicht mehr mittragen kann und sich zum Ausstieg entschlossen hat. Das enthebt Meuthen, um es nochmal zu betonen, nicht der Verantwortung, die er für die Radikalisierung der Partei trägt, aber es zeigt, dass er es dann doch geschafft hat, auf die Bremse zu treten und den Wagen zu verlassen. Dieser Schritt hätte auch journalistisch gewürdigt werden können. Das geschah bei diesem Interview aber nicht.